Jetzt möchte ich, dass Sie diesen SEK-Einsatz nochmal schildern. Ach so. SEK-Einsatz nochmal von vorne. Aber aus, genau, ausführlich. Also der Tag begann so, meine Mutter und ich und verbrachten zunächst den Vormittag völlig normal. Ich habe mich halt mit meiner Existenzgründung befasst, mit Jurastudium. Ich studiere permanent Bücher, juristische, weil mir alle Anwälte eben sämtliches Recht verweigern, Hilfe verweigern. Bis Mittag ging alles, verlief der Tag völlig normal, kann man sagen. Nach dem Mittagessen auf einmal steht meine Mutter auf und sagt zu mir: Milan, schau mal, was ist in deinem Hof los? Lauter Polizei plötzlich, Krankenwagen, plötzlich total viele Leute, alle sehen aus wie Beamte und so weiter. Dann läuft plötzlich einer mit dem Koffer vorbei. Dann hat meine Mutter sofort einen Verdacht, sag mal, hat das wieder was mit dir zu tun oder was? Was ist denn hier los, was läuft denn hier? Dann sage ich sofort zu meiner Mutter: Ma, das kann schon leicht sein. Die wissen, dass ich vorhabe, Deutschland zu verklagen. Die sehen auch schon, dass ich dauernd auf gute Frage nicht alles, was mir hier passiert, seit 8 oder 9 Jahren veröffentliche. Kann schon leicht sein. Jetzt schauen wir mal, jetzt warten wir mal ab. Wir machen auf jeden Fall nicht auf, weil die haben kein Recht. Unverletzlichkeit der Wohnung ist garantiert. Und erst recht, wenn es Human Weltpatent drauf geht, da hat kein Mensch, egal ob als Beamter verkleidet und getarnt oder nicht, uns einfach hier die Wohnung aufzubrechen. Dazu hat keiner Recht. Wir haben uns also entschlossen, erstmal abzuwarten und nichts zu unternehmen. Meine Mutter war völlig schockiert, voller Angst, wusste nicht, was ihr passiert, legte sich ins Bett. Ich habe auch schon langsam wirklich Bammel bekommen, was die jetzt vorhaben, weil ich war schon mal entführt. Jetzt dachte ich mir, wer weiß, vielleicht haben sie dieses Mal vor, mich wirklich komplett zu beseitigen. Sperren mich wieder mal weg in den Tarnmantel der Psychiatrie. Wer weiß, was mir dort passiert. Ich komme da nie mehr wieder raus oder bin tot. Man wird sagen, ja, der war so fett, der hat halt einen Herzinfarkt bekommen oder was auch immer. Irgend sowas hätte man sich schon einfallen lassen können. Das habe ich befürchtet und die Befürchtung, die war berechtigt und das, was geschah, war real. Also nichts Einbildung oder sonst was, das war einfach eine Realität. Ich kann es auch nachweisen, dass ich seit 2001 komplett ausgeraubt werde und mir die deutsche Justiz sämtliche Rechte verweigert. Was passierte weiterhin? Meine Mutter irgendwann bekam so große Angst, sie hat zu mir gesagt, ich soll jetzt mal schauen, dass ich wirklich aufmache, jetzt müssen wir einfach alles riskieren, weil sie kriegt wahrscheinlich sonst wirklich irgendwann einen Anfall und wer weiß, die hat die Angst, dass sie selbst jetzt einfach vor Aufregung drauf geht bei der ganzen Geschichte. Was blieb mir übrig, bevor dass ich das Leben meiner Mutter riskiere, riskiere ich doch lieber meins und denke mir, die Jungs sind gerade oben im zweiten Stock von meiner Wohnung, weil wir hören schon rattern und krachen und so weiter. Ich habe genau gewusst, die brechen gerade meine Wohnung auf, die Deppen, die Blöden. Schauen Sie mal, das ist der Wahnsinn. So ein Riesenaufgebot, die überwachen mich seit 2001 und dann kommen sie und brechen meine Wohnung auf, ohne zu wissen, dass ich gerade in der Wohnung meiner Mutter bin. Was ist denn das bitte für ein blöder Sauhaufen, der dann nicht weiß, wo ich bin? Die brechen meine Wohnung auf, obwohl es überhaupt nicht nötig war. Ich war ja nicht oben und dann sage ich mir, ja, okay, gut, dann mache ich halt jetzt auf, gehe ich mal rauf und stelle mich den Deppen. Mehr als umbringen können sie mich ja sowieso nicht, dann hast du wenigstens den ganzen Scheiß hinter dir, dachte ich mir. Ohne zu ahnen, was passiert, wenn ich die Wohnung aufmache. Ich mach die Wohnungstüre auf. Auf einmal sehe ich da 8 vermummte, wie Terroristen aussehende Scheinbeamte da stehen. Die bedrohen mich hier alle mit Schusswaffen, mit Gewehren. Ob Maschinengewehre oder Einzelschussfeuerwaffen, keine Ahnung, bedrohen mich auf jeden Fall. Und die Situation war völlig klar. Hätte ich nur einen Mucks gemacht oder mich falsch gerührt, die hätten mich sofort erschossen und hätten dann definitiv nachträglich gelogen in den Medien, dass ich ja schon längst als Geisteskranker bekannt gewesen sei. Ich sei ja schon in psychiatrischer Behandlung gewesen, auch schon in der Psychiatrie Taufkirchen und so. Und ich hätte der Polizei Widerstand geleistet, wie man es zurzeit immer so oft eben im Fernsehen sieht, wo arme Leute, die sich wirklich nicht mehr zu helfen wissen, Hartz-IV-Leute dauernd von der Polizei erschossen werden. So wäre es mir wahrscheinlich auch gegangen. Ich war aber eiskalt, gut, dachte mir, naja, Jungs, Leute, ihr werdet schon sehen, was ihr von dieser ganzen Scheiße habt. Wenn ich das hinter mir habe, habe ich dann noch mehr Recht, euch anzuzeigen, dann wird der Skandal für euch immer krasser. Ihr könnt damit rechnen, dass ich mein Leben lang nicht aufgebe, solange bis das rauskommt, was hier läuft. Bin also eiskalt geblieben, habe mich da festnehmen lassen, die haben mich echt behandelt wie einen Serienmörder, gefesselt. Ich glaube, 80 Leute waren circa da. Haben alle so getan, als hätte die Gefahr bestanden. Das ist das Nächste, fällt mir gerade erst wieder ein. Die haben alle so getan, als hätte es irgendwelche Informationen darüber gegeben, dass ich für meine Mutter gefährlich werden könnte. Als würde ich meine Mutter ermorden würden oder irgend so einen Scheißdreck. Haben die da erfunden. und haben mich also da einfach mitgenommen zum zweiten Mal im Tarnmantel der Psychiatrie Geisel genommen, obwohl keinerlei Möglichkeit war, mir da irgendwas anzuhängen. Die haben es einfach getan, haben alle zusammen so getan, als sei ich ein Geisteskranker, als hätte ich einen Amoklauf angekündigt und so weiter, haben mich weggesperrt, nach Taufkirchen verbracht und dort hat man mich wieder 6 Wochen lang völlig unmenschlich, menschenunwürdig behandelt. Mit Medikamenten hat man versucht, mich wieder ruhig zu stellen, wie es halt immer so ist. Das ist der totale Wahnsinn, was in Deutschland läuft, wenn ich das so alles bedenke. Und ich in der Haft dort in Beuge, Erfinder und Geisel Beugehaft, habe permanent immer das Gleiche erzählt, habe denen gesagt, Leute, ihr werdet sehen, was hier passiert. Wenn ich rauskomme und euch anzeige, dann müsst ihr mir noch Schadensersatz leisten. Lasst mich lieber rechtzeitig raus, bevor ich richtig sauer werde. Ich habe allen permanent erzählt, ich bin seit 2001 Opfer eines schweren Patentraubes. Sämtliche Patentanwälte haben sich verschworen, sämtliche Richter, sämtliche Juristen und so weiter. Und habe die so lange vollgelabert, bis die mich dann endlich irgendwann rausgelassen haben. Die haben sich sogar mit meinen Patentanwälten damaligen unterhalten und haben wirklich erkannt, Mist, da ist wirklich was dran. Der Topolitsch erzählt keinen Scheiß, der hat echt ein hervorragendes Patent offenbar am Laufen und musste mich dann freilassen. Ich rausgekommen, was passiert? Nein, dieses Mal habe ich es mir nicht gefallen lassen wie bei der ersten Geiselnahme, sondern habe sofort wieder angefangen weiterzukämpfen und mich zu wehren. Jetzt nochmal kurz Flashback zur ersten Geiselnahme, weil bei der ersten Geiselnahme habe ich völlig anders reagiert. Da war ich so geschockt von der Tatsache, dass man mich da 3 Wochen lang weggesperrt hat in eine Scheinpsychiatrie, die einfach missbraucht wird als Erfinderbeugehaftgefängnis, war ich so geschockt danach, obwohl ich nur 3 Wochen drin war, dass ich mich hingelegt habe und 2 Jahre lang jeden Tag nur 22 Stunden lang geschlafen habe. Ich hatte keine Lust mehr zum Leben, konnte mich nicht wehren. Während dieser Zeit hat man alles Mögliche unternommen, um meine Patente komplett europaweit zu Fall zu bringen. Ich war eigentlich wie in einem künstlichen Koma gelegen, bis ich nach 2 Jahren endlich wieder durch eine hervorragende Hardrock-CD den Willen gefunden habe, mich nochmal aufzubäumen und nochmal anzufangen zu kämpfen. Nur um kurz Flashback zu machen, damit Sie wissen, was beim ersten Mal passiert war und jetzt beim zweiten Mal, das war mir jetzt wirklich wurscht, ich habe mich nicht mehr foppen lassen, habe in dem Moment, wo ich draußen war, sofort wieder weitergekämpft, im Internet geschrieben, was abgeht und so weiter, Rechtsanwälte gesucht, obwohl ich keine Hoffnung hatte, dass ich einen finde und seit dem Moment kämpfe ich bis heute weiter. Und man erkennt jetzt, dass ich wirklich eiskalt bin und vorhabe, Deutschland wegen Staatsformbetruges, wegen Weltpatentraubes, Vielfachen und so weiter zu verklagen. Die wissen genau, ich bin klug genug, um das alles selbst formulieren zu können. Und jetzt ist deren einzige Chance, um mich daran zu hindern, mich ganz einfach schön, cool und lässig, locker, flockig zum Obdachlosen zu machen oder mich eventuell tatsächlich im Tarnmantel der Psychiatrie für immer irgendwo unterzubringen, das kann ich mal jetzt schon ausmalen, Haar oder sonst was. Wissen Sie, es gibt mehrere Filme im Fernsehen über erstens das Thema, wie Betreuer schamlos alte Frauen ums Vermögen bringen, jedermann, den sie nur können. Bei mir ist es klar, weshalb. Ich war 36 Jahre alt, als der Zirkus begann. Bei mir geht es um ein Milliardenvermögen, das ich machen könnte oder das ich zumindest umsetzen könnte weltweit. Mit 1400 Erfindungen. Kein Problem, da geht es sofort um Milliarden. Und bei mir lohnt sich natürlich erst recht und deswegen gehen die halt wirklich so weit, dass sie jetzt versuchen wollen, mich komplett kalt zu stellen. Deswegen verweigert mir seit 1.10. das Freisinger Landratsamt jede Hilfe, genau in der Kenntnis, dass ich dann wahrscheinlich eben wieder mal in einer finanziellen Supernotlage stehe und dann wird man halt einfach sagen, nein, der Mann ist nicht fähig, sich selbst zu versorgen, selbstverfreilich, nicht wahr? Und jetzt haben wir halt das Recht, ihn wahrscheinlich für immer wegzusperren und das ist nichts weiter als Konkurrenzbeseitigung im Auftrag der Industriemafia. In welchem Bundesland leben Sie? Scheiß Bayern. Nazi-Bayern. Bayern ist nichts weiter als ein Nazi-Justizstaat, sonst gar nichts. Kann ich mich jetzt wirklich trauen zu sagen, weil ich kann es beweisen. Sowas, also zu so einer Scheißmacht haben nur die Nazis den Zugang, sonst überhaupt niemand. Ein normaler Mensch hat keine Chance, so einen Zirkus zu begehen, außer die Nazis. Die sind so organisiert, seit Hitler bis heute definitiv. Mhm. Bayern ist Naziland. So, so. Und haben Sie denn jetzt irgendwelche Wohnungsprobleme? Aber was für welche? Gewaltige. Ich kann jetzt die Wohnung ab heute nicht, also seit 1.10. nicht zahlen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was momentan die Frist ist, wenn 2-3 Mal nicht bezahlt wurde, hat der Vermieter das Recht, mich sofort rauszuschmeißen, nicht wahr? Also müsste ich Ihnen eine neue Wohnung besorgen? Ich will mich aus dieser Wohnung nicht vertreiben lassen, das ist mein Problem. Ja, aber das ist dann eine Sache, da ist man angreifbar. Es ist besser, wenn man in einen Bereich zieht, wo es diese Probleme nicht gibt und den kann man finden. Ja, sonst haben Sie da Energie vergeben. Nee, ich sage Ihnen eins, egal wo ich hinkommen würde, dieses Problem lässt sich in dieser Welt nicht mehr wegschaffen, außer der Fall wird öffentlich bekannt gemacht. Die ziehen sich nur zurück, wenn öffentlicher Druck da ist. Ich will mich nicht vertreiben lassen von hier, weil meine Mutter hier verwurzelt ist und ich verwurzelt bin. Eher sollen die mich umlegen und umbringen. Auf so ein Scheißleben habe ich keine Lust. Ich will mich von hier nicht entwurzeln lassen. Eine neue Wohnung kommt hier auf keinen Fall in Frage. Bestimmt doch, denn sie wollen doch schließlich gewinnen. Und manchmal kann man. Die werden es nicht schaffen. Die werden es nicht schaffen. Ja, aber manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, damit man 10 nach vorne geht. Ja, das kann schon sein, aber das ist für mich zu hart. Ich habe mich schon längst entschlossen, aus dieser Wohnung bringen die mich auf illegale Weise nicht raus. Denn wissen Sie, was das Perverse ist? Diese Wohnung und die Wohnung meiner Mutter hier in dieser Anlage, die würden schon längst, schon seit 6, 7 Jahren, uns gehören, die hätten wir schon längst gekauft, wenn man nicht verhindert hätte, dass ich meine Patente verwerten kann. Deswegen umso schlimmer. Ich behaupte, ich persönlich habe diese Wohnung schon längst gekauft, nur ist dieses Geld nicht meinen Vermietern zugeflossen, sondern in korrupte Taschen gewandert. Das heißt, ich habe schon längst bezahlt, weil ich ja ausgeraubt werde und ich lasse mir diese Wohnung so nicht mehr nehmen von keinem Menschen dieser Welt. Ist das ein Privatvermieter? Das ist ein Privatvermieter. Ja, wissen Sie, was ich dazu sagen kann? Dieser Vermieter, ein Herr Hans Schleier, der lebt mittlerweile nicht mehr. Der ist vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahren gestorben. Der hat sich erhängt. Der hatte, man sagt, er hätte einen schweren Krebs gehabt und er hätte die Schmerzen nicht mehr ausgehalten. Der hat sich erhängt. Dieser Vermieter war selbst Polizist, lange Jahre Freisinger Polizist, der war Freisinger Urgestein. Und dieser Vermieter hatte für meinen Fall von der ersten Sekunde an 2001 enorm großes Verständnis. Das konnte man gar nicht glauben. Ich habe diesen Herrn Schleier damals, der damals voll auf meiner Seite stand, alles erklärt, was mir hier geschieht, ihm auch meine Erfindung gezeigt. Der hat es auch sofort verstanden und mir tatsächlich geglaubt. Hat gleich zu mir gesagt, Herr Topolitsch, ich bin ja selber Polizist, also wissen Sie, so ein Verhalten vom Sozialamt ist mir völlig neu. Ich kenne sowas gar nicht, weil jeder, der plötzlich in eine schwere Notlage kommt, bekommt in Freising auf jeden Fall die Hilfe, die ihm zusteht. Warum das Freisinger Sozialamt sich so strikt weigert, Ihnen zu helfen, das versteht er nicht. Der hat 13 oder 14 Monate lang absolute Geduld gehabt. Ich konnte ihn 14 Monate lang nicht bezahlen. Der stand voll auf meiner Seite, hat versucht, sich beim Sozialamt für mich einzusetzen, wollte da sogar mal mit mir gemeinsam hingehen, um ein Wort für mich einzulegen, dass er ja weiß, was hier passiert und dass das Sozialamt doch bitte endlich mir helfen soll, weshalb es hier keine Einsicht hatte. Das war ihm absolut nicht verständlich. Es kam jedoch zu diesem Treffen nicht. Kurz bevor wir da hingehen wollten, hat er plötzlich abgesagt. Und seit dem Moment hat man wahrscheinlich Herr Schleier voll gegen mich aufgebracht, denn kurze Zeit später hat dieser Herr Schleier plötzlich versucht, selbst mich aus dieser Wohnung rauszuschmeißen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ich bei der Staatsanwaltschaft in München 11 Richter angezeigt habe, diesen Patentanwalt angezeigt habe, diesen Scheinbetreuer, der die Wahrheit kannte und trotzdem so tat, als hätte er hier eine Betreuung gegen mich laufen, angezeigt habe und einige weitere Leute. In dem Moment hat man erkannt, der Topolis, das ist ein eiskalter Kerl, der macht uns noch die Hölle heiß, darum sollten wir ihn lieber mal aus der Wohnung schmeißen. Bereits damals, 2005, gab es also den ersten Versuch, mich aus dieser Wohnung zu schmeißen. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe in München verzweifelt nach einem Sozialhilfeanwalt gesucht, der sich auskennt bezüglich Wohnungsrecht, weil ich habe mich selber schon im Internet sehr gut informiert gehabt und gewusst, in so einer Lage hat kein Mensch das Recht, mich auch jetzt noch zu bekämpfen, um zu verhindern, dass ich mich überhaupt noch wehren kann. Ich fand einen Rechtsanwalt namens Schmidt-Päpke in München, Es war ein richtig toller Anwalt, der hat das alles zur Kenntnis genommen, was hier passiert, hat wirklich sofort begonnen, tolle Schreiben für mich aufzusetzen, aus denen klar hervorging, dass ich hier im Recht bin und dass kein Mensch die Möglichkeit hat, mich aus der Wohnung zu werfen. Wissen Sie, was passiert ist? 2, 3 Tage später fand diese erste Geiselnahme statt. Dieser Schmidt-Päthke wurde plötzlich gegen mich eingesetzt. Das war eigentlich ein Sozialanwalt, der mich über VKH angenommen hatte und DKH. Und jetzt verlangte der plötzlich von mir Tausende von Euro, die ich an ihn jetzt plötzlich abstottern sollte. Es geht also immer nur darum, dass man versucht, einen Menschen finanziell in eine super Notlage zu bringen, in der der Mann einfach keine Chance hat, sich zu wehren und einfach Spielball der totalitären Willkür des deutschen Staates ist. Auf jeden Fall, dieser Schreier ist jetzt vor circa 1,5 Jahren gestorben und ich weiß es nicht, ich wage es ja fast schon gar nicht auszusprechen, ob das tatsächlich wahr ist. Dass der sich erhängt hat wegen diesem Krebs, kann ich mir schwer vorstellen. Da kann man jetzt fantasieren, aber ich habe da ein relativ schlechtes Gefühl bei der Geschichte. Mein Verdacht geht sogar so weit, dass ich mal denke, wer weiß, vielleicht hat der bis zur letzten Sekunde nicht aufgehört, für mich zu kämpfen und eigentlich immer wieder die Wahrheit eventuell irgendwo vorzubringen. Und vielleicht hat man ihn, was weiß ich, vielleicht sogar ermordet. Muss ich jetzt echt eiskalt sagen, dass ich sogar sowas für möglich halte. Dieses Scheißpack in Freising, dieses scheiß Staatsvertreterpack, das ist echt so absolut allem fähig, weil das sieht man jetzt daran, dass die wirklich vorhaben, mich endgültig zu beseitigen. Und mit solchen Gedanken muss ich hier seit 12 Jahren wirklich um meine Existenz kämpfen, meine Mutter auch und so weiter. Also das ist echt kein Leben. Ich muss sagen, ich riskiere jetzt echt mein komplettes Leben, weil an so einem Scheißleben hängt bei mir gar nichts mehr dran. Die können jetzt machen, was sie wollen. Ich verklage jetzt Deutschland bis zu meiner letzten Synapse, sage ich da immer so schön. Solange ich noch denken kann, werde ich Deutschland verklagen, bis alle Welt weiß, dass Deutschland nichts weiter ist als ein scheiß Nazi- und Parasitenstaat. Es gibt aber andere Leute, die auch schon klagen. Ja, stimmt. Eine ganze Menge haben schon geklagt. Ja, und die meisten kommen nicht weit. Das ist das Problem, ja. Weil nämlich diese Korruption so weit geht, dass alle juristischen Instanzen immer alle das gleiche Spiel spielen. Vor allem das Billige, dass man halt immer alles wieder nach unten verweist. Man schickt die Opfer immer wieder in die Hände der Verbrecher. Sowas ist kein seriöser Staat, sowas ist keine seriöse Justiz. Gar nichts, das ist einfach nur Show, die lediglich der Abzocke dient und sonst gar nichts. Ich meine, Justiz, die auf Basis von Korruption überhaupt noch funktioniert, ist ja keine Justiz. Schauen Sie, ich versuche heute einen Sozialanwalt zu finden, bereite mich gestern den ganzen Tag vor, nehme einen Laptop mit, glaube ich, 40 Gigabyte Material, das zu sichten wäre, ein Ordner voller Dokumente, ich habe insgesamt 44 Ordner, die gesichtet und geordnet werden müssen, mache mir also Riesenmühe. Der verspricht mir gestern, ich kann um 18.30 Uhr kommen und der untersucht mir das alles und formuliert mir zu meiner letzten Existenz Notrettung die ausführliche Begründung für meinen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht München. Was passiert? Ich komme da heute an, völlig verschwitzt, weil ich 5 Stunden hintrempen musste, gerade noch angekommen. Komme da an und dann eröffnet mir dieser Wahnsinnige, statt mir das gleich zu Hause zu sagen, telefonisch, er hat jetzt bloß nur eine halbe Stunde Zeit für mich, denn, das muss man sich mal geben, er ist Sozialanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht. Er weiß, dass er nur Leute bekommen wird, die selbst gerade am Verhungern sind, die null Geld haben. Und dann eröffnet mir der, er hat für mich maximal eine halbe Stunde Zeit, weil sich das alles für ihn gar nicht lohnt. Er wird nicht bezahlt von niemandem. Und wenn ich aber will, dass er mir da richtig hilft, ja, dann müsste er auf Stundenbasis abrechnen. Und die Stundensätze kennt man. Auf 100 Euro aufwärts, meistens 250. Dann sage ich aber, bitte, das hätten Sie mir doch gestern sagen können. Dann hätte ich mal den ganzen Wahnsinn hier gespart, 5 Stunden herzutrempen. Wer weiß, ob ich wieder abends, nachts zurücktrempen kann nach Freising. Nein, er hat keine Zeit. Ja, er macht schon noch ein bisschen weiter, wenn er sieht, wir sind noch nicht fertig, mehr als eine halbe Stunde. Aber wissen Sie, was der Hammer ist? Der bricht mein Vertrauen schon im ersten Satz. Ich gebe ihm einen Wisch, da geht es um die Scheinbetreuung. Dann fängt er an, ja, aber Ihr Betreuer, dies und das, dann sage ich jetzt mal, Moment mal, Sie sind mein Rechtsanwalt, ich habe Ihnen erklärt, dass diese Betreuung nichtig ist, sie ist rechtsunkräftig, es muss nur lediglich festgestellt werden und dann gibt es einen riesen Skandal. Also hören Sie bitte auf, mich zu beleidigen, denn solange Sie hier erklären, dass ich einen Betreuer hätte, beleidigen Sie mich ja damit, dass Sie glauben, dass ich tatsächlich wirklich rechtskräftig unter Betreuung stünde und damit eigentlich geisteskrank bin. Nehmen Sie das bitte zurück und einigen wir uns auf einen normalen Umgangston, weil das ist ja Wahnsinn. Ich muss mir jetzt nicht vom eigenen Anwalt gefallen lassen, dass der mit denselben Methoden hier schon gegen mich kämpft, statt für mich kämpft. Dann hat er versucht, sich rauszureden. Ich müsste ihm schon Gelegenheit geben, seine Arbeit zu tun. Er müsste sich an seine juristischen Begriffe halten. Dann sage ich aber, Moment mal, wir beide sind hier alleine. Das ist Vertrauensbruch größter Art. Wissen Sie was, ich kann auf Ihre Scheißhilfe verzichten. Sie haben auch nichts anderes vor, als mich auch nur abzuzocken, sonst gar nichts. Auf Wiedersehen. Der Richter wird erfahren, was Sie hier heute getrieben haben. Und das war's. Jetzt habe ich morgen noch einen Termin mit einem Rechtsanwalt und ich sage Ihnen eins, das ist mein letzter Versuch, rechtsanwaltliche Hilfe in Deutschland zu finden. Ich habe mittlerweile mit über 1000 Kanzleien gesprochen. Alle lehnen mir jede Hilfe ab. Die zwei jetzt gestern und morgen, die haben sich zufälligerweise bereit erklärt. Aber ich weiß genau, wie das morgen ausgehen wird. Wieder genauso. Da werde ich ankommen und der wird irgendeine Ausrede finden. Das ist ihm schon wieder zu kompliziert. Oder er kriegt weiche Knie oder was auch immer. Das deutsche Justizsystem ist einfach nur eine Karikatur ihres Selbst und sonst gar nichts. Es gibt keine Justiz in Deutschland. Jetzt geht mir langsam auch die Spucke aus, der Wahnsinn echt. Und seit 12 Jahren muss ich diesen ganzen Wahnsinn permanent neuen Leuten erzählen und bisher hat mir noch kein einziger Mensch in 12 Jahren geholfen, der Wahnsinn. Haben Sie eine Filmkamera? Ich habe eine Filmkamera, ja. Welches ist die nächstgrößere Stadt bei Ihnen? München. München. Man müsste sich mal zusammensetzen und dann ein langes Interview machen mit Ihnen. Geht das? Bitte machen wir gerne, ja. Ganz gerne, so schnell wie möglich. Ich befinde mich gerade echt in akuter Lebens- oder Existenzgefahr. Möglicherweise sogar Lebensgefahr. Glaube ich volle Kanne. Gerade heute, als ich wieder zurückgetrennt bin, heimgetrennt bin, haben mich zwei ganz nette junge Damen mitgenommen und denen habe ich so ein bisschen angefangen zu erzählen, weshalb ich denn da überhaupt trempe, weil heute wirklich ein Mann von 47 Jahren steht da und trennt mitten in der Nacht. Das ist doch ein völlig ungewöhnlicher Anblick. Hab versucht, ein bisschen zu erklären, weshalb. Dann eröffnen die mir gleich, Mai, das glauben wir dir alles voll. Wir kennen selbst haufenweite Leute, die vom deutschen Staat komplett ausgeraubt werden. Und es gibt sogar einen tollen, aber schweren, ganz heavy Film. Da geht's auch um einen Erfinder, der hat irgendwas erfunden bezüglich Straßenteerung. Ein neues Verfahren, mit dem der Teer viel, viel, viel schneller und besser trocknet. Und den haben sie auch ewige Zeiten gefoltert und gequält hier. Verhindert, dass er sich selbstständig machen kann und sein Patent verwerten kann, bis sie ihn am Ende umgebracht haben. Da gibt's extra einen Film. Mich würde echt interessieren, wie dieser Film heißt. Das ist ja ein weiteres Beweismittel, aber ich kenne ihn noch nicht. Auf jeden Fall, beim Trampen trifft man dann permanent auf solche Leute. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass Leute mir wirklich alles schildern. Ja, kennen wir schon, wissen wir alles, glauben wir da alles voll. Völlig gang und gäbe in Deutschland, wenn du nicht das Geld hast für Korruption, bist du unten durch. Und da kannst du sogar mit einer Ermordung rechnen. Das ist der totale Wahnsinn. Brutaler geht's nicht mehr. Also ich wusste nicht, dass Deutschland so ein Unrechtsstaat ist. Möchten Sie dieses Telefonat veröffentlichen? Selbstverständlich, bitte gerne, jederzeit. Ich habe auf diesem Scheißplaneten nichts mehr zu verlieren. Können Sie gerne sofort alles veröffentlichen. Was haben Sie denn im Internet genau über mich gelesen oder gefunden? Lediglich hier Serie Korruption in Bayern. Hier war der Titel Josef Rundl sagt aus. Kameramann Udo Pohlmann und das war's. Jetzt habe ich mal nur dieses eine da angesehen, dieses eine Video und das hat mir schon längst gereicht, weil ich sehe, dass sich da jemand wirklich mit genau den wichtigen Themen auseinandersetzt und nicht wie die Medien, die einem permanent alles Tolle vorgaukeln und verschweigen, was tatsächlich im Hintergrund in Deutschland und Bayern passiert. Ich benenne Ihnen jetzt eine Internetseite, da finden Sie nur solche Fälle. Ja. Die heißt kriminalstaat.de. Sehen Sie, habe ich vorhin gerade versucht aufzurufen über meinen Fernseher. Die kriege ich nicht her. Ich kriege permanent Abstürze. Ich muss das mal jetzt über den Computer probieren. Ja, da sind ein paar Pop-up-Fenster. Ja, vielleicht kriege ich es über den Computer her, aber über den Fernseher funktioniert nicht, stürzt permanent ab. Einen Moment mal. Ja. Ich werde das gerade mal ändern. Das geht auch schnell. Ich werde jetzt das FTP-Programm starten. Das dauert nur ein paar Sekunden. Dann muss ich Kriminalstart anklicken. So, da ist es ja schon. So, hochgeladen. Index. Und das geht auf den Desktop. So, überschreiben. Jetzt muss ich gucken. Öffnen mit Editor. So, da ist ein Skript. Den werde ich jetzt löschen. Entfernen. Wieder speichern. Die Originalseite werde ich verändern. Ja. So, und dann werde ich hier mal gucken. Und jetzt versuchen Sie mal neu zu starten. Ja, also einfach wieder den Link anzuklicken. Ja. Okay, auf dem Fernseher mache ich gerade. Absturz. Samsung UE40 ES6300. Absturz ohne Ende. Gerade wieder abgestürzt. Ist ein bisschen Flash drauf, aber sonst habe ich die Pop-up-Fenster entfernt und dann Ja, müssen Sie es mit dem Computer versuchen. dann probier es mit dem Computer, ja. Werde ich machen, ja. Wahnsinn, in was für einem Lande wir leben, das gibt's ja gar nicht. Ich bin sowas von enttäuscht von Deutschland, das ist nicht zu fassen. Haben Sie eine Webseite? Ja, leider furchtbar schlecht vom Design her, aber alle Informationen, die wichtig sind bezüglich Patent, kann man da auf jeden Fall rauslesen. Heißt Minidrums at minidrums.com geschrieben, Martha Ida Nordpol wieder, genauso wie vorhin. Martha Ida Nordpol, Minuszeichen E wie Emil, Minuszeichen Drums mit Z statt S. .com, so heißt die Seite. Das ist echt der totale Wahnsinn, was hier läuft. So, ich hab's falsch eingegangen. www. Martha Ida Nordpol. Aber wahrscheinlich klein geschrieben. Alles klein, ja. Sonderbar, es hätte aber gehen müssen. Das gleiche nochmal mit .com. Ja, Moment, also Martha Ida Nordpol, Minuszeichen E, Minuszeichen Drums mit Z statt S.com. So lautet die Homepage-Adresse. www.mine-e-drums mit Z et auch wieder? Nicht Ad, nein, nein, Ad ist ja nur eine E-Mail-Adresse, ohne Ad. Nur einmal dieses min-e-drums.com. Ach so, ja, verstanden. Aber nicht Mini, sondern Min. Ja, ich hab's ja richtig. M-I-N-E-Drums. Ja, das habe ich ja richtig. Jetzt müssten Sie hinkommen. Ja, ich hab's sie gefunden. Ja, da wenn Sie gehen auf Products oder Produkte, können Sie eine Studie sehen von dem Schlagzeug, wie es gedacht ist. Völlig innovativ, sowas gibt es bis heute nicht. Alles in 3D-Form ausgeführt. Verschiedene Ansichten mit Beckengestell und so weiter und so fort. Und die ganzen Informationen dazu findet man dann auf den anderen Seiten, Introduction und so weiter und so fort. Und wer da drauf sieht, der weiß ganz genau, dass es hier um eine Hammererfindung geht, um einen enorm großen Marktwert. Und dann ist alles relativ leicht erklärbar. Ist das eine Flash-Animation? Nein. Das gibt's also zum in die Hand nehmen, ne? Ja. Ah ja. Ach so, ja, nee, Moment. Ach so, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Nee, nee, das ist keine Flash-Animation. Das ist einfach nur mit einem 3D-Programm namens GMax erstellt. Das Ding gibt es bereits zum in die Hand nehmen, aber leider in einer völlig billigen, primitiven Ausführung aus Holz gemacht mit ein paar Bauteilen aus Elektromärkten. Und das Ding funktioniert aber bereits dermaßen gut, dass wirklich Leute, wenn sie sich da hinsetzen, nach 5 Minuten komplett eingespielt sind und die Leute kriegt man nicht mehr weg, die kleben an dem Schlagzeug, das macht so viel Spaß mit dem zu spielen. Man kann mitten in der Nacht spielen. Wenn man möchte, es gibt nur ein ganz leises Klicken, im Kopfhörer hat man aber den vollfetten Sound, das ist der absolute Hammer, das Ding, echt. Und diese blauen Bilder sind halt einfach nur eine Art Studie, um anzudeuten, wie man das in etwa bauen könnte. Denn wenn ich jetzt wirklich die Möglichkeit hätte, mich einzuarbeiten in AutoCAD, wäre ich natürlich absolut in der Lage, selber da richtig professionelle Bilder zu erstellen und 3D-Animationen. Nur ich muss mich permanent beschäftigen mit solchen Dingen wie Notwehr gegen Verobdachlosung, Literatur studieren, juristische Trockenzeug, statt dass ich mich mit meiner Firmengründung und mit meinen Patenten beschäftige. Mir wird einfach jede Möglichkeit, auch die Homepage zu bearbeiten, verhindert. Das ist der Wahnsinn. Wie viele Rechtsanwälte hatten Sie denn schon besucht? So, jetzt folgende. Wenn ich da jetzt anfange zu zählen. Jetzt mal eine ganz grobe Schätzung, wie viele ich tatsächlich in München und in Freising besucht habe. Oje, jetzt mal langsam. Auf jeden Fall, glaube ich, waren es mindestens über 100. Telefonisch habe ich versucht zu erreichen, bestimmt schon an die 1200 meiner Einschätzung nach. Und über 100 Anwälte hatte ich wirklich bereits vor mir sitzen in München und Freising, die allesamt sich das angehört haben, telefonisch erstmal alle erstaunt waren, mir gesagt haben, sie werden mir helfen. Und als ich dann dort war, haben mich alle eiskalt abblitzen lassen. Jeder immer mit irgendeiner anderen Geschichte. Ja, die hätten gerade zu geringe Kapazitäten, das sei zu groß der Fall, zu aufwendig und so weiter und so fort. Und keiner hat mir bis heute geholfen. Das ist nicht normal. Sowas gibt es nirgends. Mhm. Das hat auch mit Rechtsstaat nichts zu tun. Ja. Sind Sie am Computer? Nein, müsste ich erst anmachen, Laptop. Aber kann ich machen. Haben Sie sich das schon... Ja gut, machen Sie mal an. Moment. Oh, ja. So. Jetzt starte ich mal. Glücklicherweise habe ich hier gerade einen vor mir stehen, ja. In meiner Mutternot halber. Weil der andere ist schon vorbereitet zum Mitnehmen morgen zum anderen Anwalt. Jetzt habe ich hier leihweise noch den, damit ich so dingen. Also ich kann Ihnen Rechtsanwälte schon empfehlen. Oh, das wäre toll. Das wäre toll, das wäre echt eine Hilfe. Aber ja, da muss man auch manchmal hin und her suchen. Aber es gibt welche, die sind wenigstens nicht so katastrophal. Ach so, ja. Das wäre eine tolle Geschichte, aber wenn ich da mal wirklich eine gute Empfehlung bekommen könnte. So suche ich mich echt tot bis an mein Lebensende und alle verarschen mich nur. Oh wei. Worauf habe ich mich da eingelassen? Wissen Sie, was das Komische war schon bei meiner Geburt? Meine Mutter erzählt mir immer, das war ja schon so problematisch, als du geboren wurdest. Du wolltest einfach nicht raus und irgendwann dann genau um 6 Uhr morgens, genau zwischen zwei Schichten, die ersten Schwestern waren schon weg, waren nicht für dich da und die zweiten, die eigentlich kommen sollten als Nachfolgerinnen, die waren noch nicht da. Du kamst genau in einer Zeit, wo niemand für dich zuständig war. Schauen Sie, und genau so geht's mir das ganze Leben bis heute. In der Justiz ist für mich bis heute kein Mensch zuständig. Das liegt schon wahrscheinlich an meiner Geburt, ich weiß es nicht. Mhm. Und ich habe schon gesagt, im nächsten Leben, wenn ich nochmal geboren werden sollte, dann wird das Erste sein, was man von mir sehen wird, ein Stoppschild mit der Unterschrift, hey, liebe Leute, tut mir leid, aber dieses Mal kommt ihr auch ohne mich aus. Ich lasse mich von euch nicht noch einmal verarschen. Also, die Seite heißt kriminalstaat.de. So, ja. Da schaue ich jetzt mal hin. Jetzt ist er da, der PC. Browser. Ah, muss ich erst öffnen. Firefox. Wahnsinn, was dauert der Firefox lang? Jetzt habe ich die brandneueste Version Nummer 16 drauf und statt dass er immer schneller wird, dauert es immer länger beim Starten. Das gibt's ja gar nicht. Der schnellste Browser ist Chrome. Ja, das ist der schnellste, stimmt, aber wissen Sie was? Der Chrome, der stürzt mir permanent ab. Tabs stürzen dauernd ab, das macht echt keinen Spaß. Ich halte den für überhaupt nicht machbar. Das geht gar nicht. Den ich benutze ihn jeden nicht. Tag. Und bei Ihnen stürzt er nicht ab? Also, es ist ja so, dass man eben nur etwa 2 oder 3 Seiten öffnen sollte, bevor man... Ach so. Und dann wieder schließen. Sonst gibt's Probleme. Ah, sehen Sie. Wissen Sie, wie es bei mir zugeht? Ich öffne teilweise bis zu 150 Seiten im Firefox und auch dort und versuche damit zu arbeiten und das verkraftet aber gar keiner. Aber natürlich, dann ist es klar, Chrome über 3 Seiten, wenn das da schon Schwierigkeiten macht, ja dann macht es keinen Sinn. Okay, dann werde ich schauen, dass ich da unter 3 Seiten bleibe, dann kann man vielleicht damit arbeiten. Ja, ja, einfach probieren. Ja, werde ich mal probieren. Es ist ja ein Problem mit der Menge der geöffneten Fenster. Ja. Das ist es genau, ja. So, jetzt versuche ich mal auf dem PC kriminalstadt.de zu öffnen. Dauert schon wieder ewig lang. Was ist denn da los? Jetzt tut sich aber was. Flash ist da drauf, deswegen dauert es ein bisschen, je nachdem, wie gut die Leitung ist. Ja. Jetzt tut sich was. Ja, jetzt kommt was. Super. Jawohl, jetzt kommt was. Kriminalstaat schaut auch toll aus. Endlich mal eine professionelle Seite. Ja, Wahnsinn, die sich mit solchen Themen befasst. Boah, ist das gut. Das gibt's ja gar nicht. Das gefällt mir. Großes Kompliment. Kennen Sie ja, gell? Viele solche Seiten, die sich mit solchen Themen befassen, sind auch so ähnlich wie meine Seite, wirklich nur schnell hingeschmiert, weil die Leute alle keine Möglichkeit haben, das toll zu machen. Aber das hier beeindruckt schon mal, das ist gut. Korrupte Beamte landesweit, super, jawohl. Boah. Ich bin begeistert. Super. Körperverletzung, Giftstoffe der Psychiatrie, genau, Menschenversuche, Sterbehilfe, das ist der totale Wahnsinn, ja. Genau die Themen, ja. Aua, ja, ja, ja, in was für einem Scheißstaat leben wir hier. Boah, Wahnsinn, ist das krass. Ja, ist das krass, ja. Sehen Sie, wenn man sowas hört, das muss man glauben, weil so eine Frau, die ist doch nicht blöd, die geht doch nicht her, erzählt so einen Schwachsinn hier in der Gegend rum, wenn es nicht wahr ist, das weiß jedermann. Wahnsinn, ist das hart. Ja, sowas droht mir jetzt auch, das weiß ich ganz genau. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch mit allem, was denen zur Verfügung steht, attackiert werden, möglicherweise sogar noch auf dem elektrischen Stuhl landen, wer weiß. Aber ich muss alles riskieren, weil unter solchen Umständen macht es echt keinen Sinn mehr weiterzuleben. Das ist wirklich völlig. Gucken Sie sich mal die Webseite an, wir telefonieren morgen weiter, ja? Werden wir machen. Vielen Dank Ihnen. Ich bin auf jeden Fall begeistert von Ansonsten, der Seite. Wenn ich Sie nicht erreiche, rufen Sie mich einfach an. In Ordnung, machen wir. Wenn Sie auf der Webseite einen Link anklicken, öffnet sich ein neues Fenster. Ja. Dann müssten Sie das alte schließen, weil Sie ja sonst doppelt hören. Es werden ja Interviews abgespielt. Ja, verstehe ich. Fangen Sie an mit den Interviews 29 und 39. 29, 39, das merke ich mir. Gut, ja. Super, ja. Ja, bis dann, auf Wiederhören. Vielen Dank, Wiederhören. Thank you.